Ja, dann fange ich mal an. Hoffe, es gelingt mir, Sie, euch aus dem Suppenkoma herauszuholen oder nicht dazu beizutragen, dass ihr noch tiefer hineinfallt nach der Mahlzeit. Also mein Name ist Jörg Leitzig. Ich habe eben die Kommilitonen gebeten, auf eine etwas opulentere Einführung zu verzichten, weil erstens wäre es mir peinlich, zweitens müssen wir die Zeit sparen und drittens, wer etwas Genaueres über mich wissen will, kann gerne auf die dort angegebene Website nachgucken und erfährt dort sozusagen, wo ich herkomme, was ich so mache und was ich geschrieben habe und wo ich so Mitglied bin und so weiter. Lehren tue ich seit 2006 an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein. Das ist ein paar Kilometer da weiter abwärts, rheinabwärts. Gehört auch zum Bundesland Rheinland-Pfalz. Ich weiß nicht, ob ich die Vorschusslorbeeren, die vorhin schon verteilt wurden, es wird dann noch spannender werden, ob ich sie wirklich einlösen kann. Ich hoffe das natürlich. Ich habe mir erlaubt, sozusagen eine erste Abänderung schon mal vorzunehmen, denn wenn Sie auf den Programmflyer gucken, da steht halt sozusagen als gesetzter Titel meines Beitrags die freiheitliche Grundordnung als Ausgangspunkt emanzipativer Entwicklung. Als ich dann gestern so zu Hause gesessen und angefangen habe, das vorzubereiten, habe ich mir gedacht, da muss mindestens noch ein Zeichen dahinter und habe sozusagen das Fragezeichen dahinter gesetzt, um auch nochmal deutlich zu machen, dass ich erstens das als Aufforderung zum Nachdenken begreife und zweitens als eine Frage, in die ich auch sozusagen versuche, wissenschaftlich als Frage ranzugehen mit diesem Input. Der ist dann quasi heute Morgen irgendwann fertig geworden. Und ich würde euch gerne an folgenden fünf Punkten versuchen, meine Zugänge, meine Sichtweise zu diesem Thema anzubieten. Ich würde nicht sagen können, dass ich die Erklärung habe. Ich würde auch nicht alles auflesen können. Das, was ich hier mache, sind Interpretationsangebote, die an vielen Punkten, das ist mir eben an den beiden Beiträgen von den vorangegangenen Kollegen, von euch beiden deutlich geworden. Ich werde viele Stränge wieder aufgreifen. Ich werde sie auch nicht zu Ende führen, ich werde sie auch anweisen. Manche ähnlich, manche anders. An manchen Punkten wirst du sozusagen mich in deiner Theorie wieder entdecken, an anderen Punkten werde ich über euch beide hinausgehen. Für mich, der ich über den zweiten Bildungsweg gekommen bin, mich durchaus auch als ein nicht nur für die Politikwissenschaften zuständiger, sondern auch als ein politischer Wissenschaftler begreifen möchte, ist schon die Frage wichtig, was können denn Menschen mit dem, was ich tue, eigentlich anfangen? Also was macht die sozusagen handlungsfähig? Was macht mich selbst handlungsfähig? Ob mir das immer gelingt, das einzulösen, das weiß ich nicht. Letztlich werden das heute Sie beurteilen. Ich versuche es mal. Sind diese fünf Punkte. Erstens, was ist die bürgerliche Ordnung? Das Grundgesetz, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also es schwingt sozusagen immer der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft damit hinein. Zweitens, ein paar Sätze, viel mehr werden es nicht, oder Schlaglichter zum Thema Linke. Ich habe es bewusst nicht die Linke, sondern Linke und das Grundgesetz genannt. Drittens, Ambivalenzen der Grundordnung, Ambivalenzen des Grundgesetzes. Auch da schlaglichtartig ein paar Entwicklungsprozesse, Verhältnisse versuchen darzustellen. Dann habe ich einen Punkt 4 aufgenommen, der ist kein Tippfehler mit der Klammer, das Thema Europa, da steht O, Klammer auf, Komma, Klammer zu Europa. Das kann man in zweier, das habe ich jetzt so gemacht, wenn man es in zweierlei Intonation lesen kann. Die eine, wenn man das Komma mitspricht, heißt dann sozusagen, oh, Europa. Da war noch was. Die andere Intonation wäre diese mit der leicht vor den Kopf geschlagenen Hand, oh Europa. Beide Aspekte möchte ich versuchen, eben diese Debatte um die Grundordnung mit aufzunehmen, weil ich der Meinung bin, dass wir zumindest heute im Jahre 2010 über kapitalistische Grundordnungen und Grundverhältnisse nicht mehr reden können, ohne über europäische Dimensionen zu reden. Das kann auch da nur schlaglichtartig bleiben, aber vielleicht ist es wenigstens anregend. Und fünftens möchte ich dann versuchen zu schließen mit der Benennung von emanzipatorischen Herausforderungen, ja, auch die schlaglichtartig, exemplarisch und wahrlich nicht abschließend. Gut, was ist die bürgerliche Ordnung? Das ist der erste Faden, den ich aufgreife, nämlich die Sache mit dem Eigentum. Ein bisschen Zitat, das ich jetzt noch nicht da drauf habe, habe ich euch mitgebracht. Es ist ganz beliebt an der Stelle, Jean-Jacques Rousseau zu zitieren. Nur mit einer derjenigen Gründer, Väter und Mütter der modernen bürgerlichen Ordnung. Der schrieb in seiner Abhandlung mit dem schönen Titel über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen das Folgende, bei dem er versuchte, die Gründung des Staates quasi als eine listige Erfindung der Reichen darzustellen. Ich zitiere: Wir wollen uns vereinen, sagte er, der Reiche, ihnen, also den Armen, um die Schwachen vor Unterdrückung zu beschützen, die Ehrgeizigen im Zaum zu halten und jedem den Besitz zuzusichern, der ihm gehört. Wir wollen Vorschriften über Gesetz und Frieden erlassen, denen jeder zu folgen verpflichtet ist, die kein Ansehen der Person gelten lassen und auf gewisse Weise die Launen des Glücks wiedergutmachen, indem sie den Mächtigen wie den Schwachen gleicherweise gegenseitige Pflichten unterwerfen. Kurzum, statt unsere Kräfte gegen uns selbst zu wenden, wollen wir sie zu einer höheren Gewalt vereinigen, die uns nach weisen Gesetzen regiert, alle Mitglieder der Gesellschaft schützt und verteidigt, die gemeinsamen Feinde zurückweist und uns in einer ewigen Eintracht hält. Rousseau fährt dann einige Zeilen nach diesem fiktiven Gespräch des Reichen mit dem Armen fort, um zu sagen, die mit diesem Schritt zugleich festgeschriebene Ungleichheit zerstört letztlich die natürliche Gleichheit und zwinge, sagt er fortan, Zitat, das gesamte Menschengeschlecht für den Gewinn einiger Ehrgeiziger zu arbeiten, zur Knechtschaft und zum Elend. Und noch ein paar Seiten weiter findet sich dann in dieser gleichen Abhandlung über die Ungleichheit dieses, denke ich mal, auch nicht ganz unbekannte Zitat. Da sagt der Erste, der ein Stück Land eingezäunt, auf den Gedanken verfiel zu sagen, das gehört mir, und Leute fand, die schlicht genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Gründer der Gesellschaft. Wie viele Kriege, Verbrechen, Morde, wie viel Grauen und Leid hätten nicht diejenigen der Menschheit erspart, oder derjenige, der, indem er die Pfähle herausriss oder den Graben zuschüttete, seinesgleichen zugerufen hätte, hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde keinem. Soweit ein kurzer Ausflug in die Anfänge der bürgerlichen Gesellschaft, sozusagen vor der Französischen Revolution. Etwas später, ich mache mal so einen Dreischritt, den beliebten 100 Jahre, und dann mache ich nochmal 100 Jahre, ungefähr, legen Sie jetzt nicht auf Jahreszeit fest, ungefähr 100 Jahre später, auf jeden Fall im nächsten Jahrhundert, schreibt ein anderer, ebenfalls schon zitierter und sehr bekannter Theoretiker, nämlich Karl Marx, in seinen Analysen über die Klassenkämpfe in Frankreich im Vorfeld der Revolution von 1848, was er beobachtet im Hinblick auf die Vorformen demokratischer Partizipation für das allgemeine Wahlrecht. Und Marx schreibt dort, die Klassen, deren gesellschaftliche Sklaverei sie, also die Demokratie, die demokratischen Formen, verewigen soll, Proletarier, Bauern, Kleinbürger, setzt sie durch das allgemeine Stimmrecht in den Besitz der politischen Macht und der Klasse, deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktionierte, der Bourgeoisie, entzieht sie die politischen Garantien dieser Macht. Sie zwängt ihre politische Herrschaft und demokratische Bedingungen, die jeden Augenblick den feindlichen Klassen zum Sieg verhelfen und die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in Frage stellen, potenziell. Von den einen verlangt sie, dass sie von der politischen Emanzipation nicht zur sozialen fort, von den anderen, dass sie von der sozialen Restauration nicht zur politischen zurückgehen. Das, wie gesagt, geschrieben zu einem Zeitpunkt, in dem die Gleichsetzung von Kapitalismus und Demokratie oder die Selbstverständlichkeit mindestens parlamentarischer Formen der kapitalistischen Gesellschaft keinesfalls, nicht mal im Good Old Europe, selbstverständlich war. Erst recht nicht dann. Wiederum 100 Jahre später blickt ein anderer Theoretiker, in dem Fall einer der großen alten Herren der italienischen Linken, auf die Frage, was ist eigentlich die bürgerliche Ordnung? Norberto Bobbio formuliert in seinem Buch Ende der 80er Jahre schon die Zukunft der Demokratie, die individualistische Konzeption von Gesellschaft, die den modernen Demokratien zugrunde liegt, ist nicht mehr bürgerlich als proletarisch. Tatsächlich ist sie mehr proletarisch als bürgerlich. Da keine bürgerliche Regierung aus eigenem Antrieb abgetreten wäre, infolge einer auf die Eigentumsbesitzer beschränkten Abstimmung, während die Ausdehnung des Wahlrechts auf die Besitzlosen dem Druck von unten der Arbeiterbewegung zu verdanken ist. Ich will sozusagen nicht den Streit darüber jetzt führen, es ist ein Schlag, der das nochmal deutlich macht, es ist in diesen 100 Jahren eine ganze Menge passiert. In Deutschland begann nach 1945, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa mit der Durchsetzung des modernen Sozial- oder Wohlfahrtsstaates eine neue, sozusagen ein neuer Prozess der Zivilisierung des Kapitalismus, insbesondere in Deutschland verbunden nach der Zerschlagung und Niederlage des Faschismus mit der Durchsetzung auch einer neuen Rechtsordnung, dem Grundgesetz, damit komme ich zu dem zweiten Teil, die Linke und das Grundgesetz oder Linke und das Grundgesetz. 1949, ein berühmtes Zitat, Max Reimann, einer der eben schon erwähnten Kommunisten, Mitglieder der KPD, später im Deutschen Bundestag bis 52 Fraktionsvorsitzender der KPD, gehörte dem Parlamentarischen Rat, der dieses Grundgesetz vorbereitet, entwickelt und dann abstimmungsreif gemacht hat an und prägte diesen geflügelten Satz, wir unterschreiben nicht, also wir, die KPD, die Abgeordneten der KPD, es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben. Interessant nebenbei, wer es historisch nicht mehr einordnen kann, die Verweigerung der KPD damals, dieses Grundgesetz zu befürworten, war nicht begründet, wie du es eben begründet hast, sondern begründete sich zentral dadurch, dass die KPD den Verdacht hatte, dass mit diesem Grundgesetz die Spaltung Deutschlands vorangetrieben werden sollte und aus diesem Grund dem nicht zustimmen wollte. Den Rest der Geschichte kennen Sie und können daran erkennen, wie ironisch und bitter Geschichte manchmal sein kann. 60 Jahre später formuliert anlässlich der Sitzung des Deutschen Bundestages zum 60-jährigen Jubiläum eben dieses Grundgesetz ein anderer Linker, nämlich der damalige Fraktionsvorsitzende der Linken im deutschen Parlament, seine Position zum Grundgesetz folgendermaßen. Den mahnenden Teil, nicht den anerkennenden, sondern den mahnenden Teil, wo er sagt, Artikel 14, auch schon mehrfach angesprochen worden, des Grundgesetzes muss neu und zeitgemäß interpretiert werden. Wenn eine Enteignung nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig ist, dann ist die in unserer Wirtschaftsalltag Praxis gewordene ständige Enteignung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zum Nachteil der Allgemeinheit führt, schlicht grundgesetzwidrig. Warum ist die ständige Enteignung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Nachteil der Allgemeinheit? Weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das höhere Haftungsrisiko tragen. Sie haften mit ihrem eigenen Arbeitsplatz und also mit ihrer gesamten Existenz. Deshalb würden sie verantwortlicher mit dem Firmenkapital umgehen als Anteilseigner, die es in der Vergangenheit oft leichtfertig verzockt haben. Artikel 14, auf dem Flyer ist es ja drauf, ich habe es hier nochmal mitgebracht, ist der berühmte Artikel mit der Eigentumsverpflichtung und der Orientierung am Wohl der Allgemeinheit. Natürlich hat dieses Grundgesetz, auch das ist schon deutlich geworden, Ambivalenzen. Einige möchte ich aufzählen. Ich fange mal an mit einem Passus, der auch als eine unmittelbare Lehre aus dem Faschismus, als eine Erfahrung aus einem Land heraus, durchaus auch von den Konservativen, die an dieser Verfassung mitgestrickt haben, durchweg bejaht wurde, die nämlich alle erfahren haben, wie wichtig unter Bedingungen von Diktatoren die Möglichkeit ist, ausweichen zu können, fliehen zu können, migrieren zu können. Der Artikel 16, der da hieß, politisch Verfolgte, oder immer noch heißt, heute 16a, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Ein unmittelbarer Ausfluss der Erfahrung des Faschismus und auch der Erfahrung von Millionen von Menschen, Obdach gefunden zu haben in verschiedenen Teilen der Welt. Und das einzulösen in der Neugestaltung der Gesellschaft hier. Historisch ein ungeheurer Fortschritt, gleichzeitig 1993 faktisch abgeschafft. Für die, die es vergessen haben, auch mit den Stimmen der SPD, also einer der Parteien, die nach 45 oder unter Beginn des Faschismus sehr stark zu leiden hatten. Faktisch abgeschafft durch Erweiterung des Artikels Einführung der Drittstaatenregelung und anderes, das kennen Sie. Eine weitere Ambivalenz, Artikel 12 Absatz 3, regelt eindeutig, Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Spätestens seit den Hartz-Gesetzen wissen wir, dass in diesem Land haufenweise Menschen zur Arbeit verpflichtet werden, unter Androhung der Entziehung ihrer Existenzmöglichkeiten. Ein drittes Beispiel, Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Grundrecht. Ein Beispiel dafür, wie Rechtsschöpfung eben auch durch die Arbeit von Gerichten, in dem Fall das Bundesverfassungsgericht, passiert und auch durch Linke, durch kritische Juristen und Menschen gewürdigt wurde, als die Bundesregierung, die damalige Bundesregierung Anfang der 80er Jahre eine groß angelegte Volkszählung starten wollte, gab es eben diesen Widerstand und unter anderem eben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung begrifflich schuf und begründete, eben mit der Kombination aus dem Artikel 1 und dem Artikel 2. Nun, das Thema ist auch schon angeklungen. Dieser Fortschritt, auch der Begriff der informationellen Selbstbestimmung, ist damit keinesfalls sozusagen ein endgültiger Sieg. Wir haben aktuell seit mehreren Jahren die Debatte um Vorratsdatenspeicherung, also Stichwort Stasi 2.0, welche die ungebremsten Bestrebungen der Konservativen, uns am liebsten quasi in die Handys, in die Laptops zu gucken. Ein weiteres Beispiel. Auch das klang schon an. Die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20, ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Nicht nur, dass das im Grundgesetz steht, das steht im Grundgesetz auch drin, das ist die schon angesprochene Ewigkeitsklausel im Paragraph Artikel 79 Absatz 3. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die in den Artikeln 10 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Das ist die besagte Ewigkeitsklausel. Das heißt, wechselnde politische Mehrheiten können dieses Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes nicht einfach aushebeln. Auch das von den überwiegend Gründervätern des Grundgesetzes dort hineingeschrieben, im Bewusstsein, dass Politik und auch Juristerei etwas mit Kräfteverhältnissen zu tun hat und dass bestimmte Situationen man dem Spiel der Kräfte entziehen wollte. Dennoch, da besteht, glaube ich, kein Widerspruch, auch zu dem, was du eben ausgeführt hast, obgleich wir dieses Sozialstaatsgebot da drinnen stehen haben. Ähnliches geht für das Thema Würde des Menschen und die Gleichberechtigung. Kennen wir, um ein bisschen Empirie zu betreiben, die Realitäten. Die von Ihnen, die studieren oder studiert haben, können sich umgucken unter ihren Sitzreihen oder ihren Kolleginnen und werden feststellen, ja, die die Verhältnisse in diesem Land, was die Bildung angeht, wir diskutieren zwar viel über PISA, aber während wir über PISA diskutieren, werden die Verhältnisse immer furchtbarer. Ne? Denn von 100 Kindern hoher sozialer Herkunft jetzt mit 81 eine Hochschule besuchen, dann haben wir bei Kindern von niedriger sozialer Herkunft nach wie vor 11. Das ist auch ein Teil von Klassengesellschaft. Ungebrochen, ungebändigt. Im Gegenteil, man könnte jetzt ja sagen, naja, was zieht denn der Staat für Konsequenzen daraus? Wenn er das Sozialstaatsgebot ernst nimmt, müsste man ja vermuten, dass, vielleicht haben die ja 20 Jahre keine Untersuchung gemacht über diese Zahlen. Und erkennen jetzt, oh Gott, wir haben geglaubt, mit dem BAföG ist alles besser geworden, hat sich nicht richtig umgesetzt, da müssten wir jetzt investieren in die Bildung. Ist aber nicht so. Ne? Die Bildungsausgaben sind rückläufig. Es gibt nicht die zu erwartende Reaktion des Sozialstaates, in Bildung zu investieren, sondern im Gegenteil, der Staat fährt trotz Kenntnis dieser Zahlen die Bildungsausgaben zurück. Mit dem, prognostiziere ich es mal ganz mutig, zu erwarten Ergebnis, dass diese Relationen sich noch weiter verschlechtern werden, weil Bildung zunehmend quasi von den eigenen finanziellen Mitteln abhängig wird. Schon unabhängig von der Frage, ob man Studiengebühren zahlen muss oder nicht. Ein weiteres Beispiel, die viel diskutierte Armut, in dem Fall Kinderarmut. UNICEF, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat Deutschland im Stammbuch geschrieben, in einer größeren Studie in Deutschland, 2005, ja schon 5 Jahre alt, in Deutschland ist die relative Kinderarmut seit 1990 stärker gestiegen als in den meisten anderen Industrienationen. Mit einer Zunahme der Kinderarmut um 2,7 Prozentpunkte liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf Platz 18 von 24 Industriestaaten. Das ist für eines der reichsten Länder der Welt blamabel, noch mehr für eines, das diesen Artikel 20 hat, eigentlich. Was oft vergessen wird in dieser Debatte um Kinderarmut, auch das ist nämlich ein Feld, wo man erleben kann, dass es zwar Debatten gibt in der Öffentlichkeit, die auch forciert werden, die aber nichts verändern. Ja? Wir diskutieren seit Jahren, also in den Sozialwissenschaften, in der Armutsforschung über das Kinderarmutsphänomen. Es ändert aber nichts. Die Zahl der armen Kinder wird größer. Das hat unter anderem damit zu tun, weil Kinder kommen ja für gewöhnlich von alleine auf die Welt, wenn man es nicht ohne Zutun Erwachsener. Und meistens leben Kinder in Familien und die Familien verarmen. Das ist eine Zahl, die ich mitgebracht habe, die Entwicklung des Niedriglohns. Bereich ist. Es gab Niedriglohnbeschäftigung schon immer. Klassischerweise in sehr stark von Frauen dominierten Arbeitsbereichen, im Handel beispielsweise, in der Gastronomie. Aber dass ein Industriestaat wie Deutschland, der 5 Jahre nacheinander Exportweltmeister war, es schafft, in einem Zeitraum von 95 bis 2000, das sind 12 Jahre, in 12 Jahren den Niedriglohnbereich um fast 50% auszudehnen, das ist sensationell. Das hat kein anderer Industriestaat geschafft. Das hat natürlich was mit Armutsverhältnissen zu tun. Das hat auch was mit Kinderarmut zu tun. Das hat wenig zu tun mit dem Sozialstaatsgebot. Das ist eine dieser Ambivalenzen, von denen ich gesprochen habe, denen man sich stellen muss, die man betrachten muss. So, jetzt komme ich zum Thema Europa. Ich hatte gesagt, ich glaube, man kann heute nicht mehr über die Grundordnung reden, ohne über die Europäische Union zu reden. Das ist jetzt in dem Fall die Passage, wo man das Komma mitlesen kann. Das heißt dann nämlich, oh, Europa. Weil, obgleich wir eigentlich im Grundgesetz eine Regelung haben, die uns schon dazu verpflichtet, als Gesellschaft die Gleichbehandlung sicherzustellen, unterschiedlichster, ich habe das Gesetz nochmal drunter geschrieben, ja, Männer, Frauen, Religion, Glauben, Rasse und so weiter und so fort. Der ist ja nicht neu, der Artikel. Trotzdem brauchte es offenbar die Europäische Union, die über mehrere EU-Richtlinien, das sind sozusagen die Rechtsakte der Europäischen Union, die Mitgliedstaaten, eben auch Deutschland, dazu gezwungen hat, ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz zu verabschieden, was in der Tat bestimmte Verhältnisse verbessert hat, was den Punkt Gleichstellung angeht. Ist immer noch nicht gut. Da hat Europa eine Art Hilfestellung gegeben. Es gibt aber einen anderen Aspekt. Das ist der mit dem O Europa. Also ohne Komma. Das Grundgesetz beispielsweise, auch das klang vorhin schon in einem Nebensatz an, hat zumindest in der Interpretation des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1954 eine sogenannte wirtschaftspolitische Neutralität. Diese, sagt das Verfassungsgericht damals, besteht darin, dass der Verfassungsgeber nicht ausdrücklich für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Dies ermöglicht dem Gesetzgeber, die ihm jeweils sachgemäß erscheinende Wirtschaftspolitik zu verfolgen, ermöglicht ihm, sofern er dabei das Grundgesetz beachtet. In der Tat werden Sie im Grundgesetz keinen Passus finden, der sagt, Kapitalismus, that's it. Den finden Sie aber, und zwar in den europäischen Verträgen, und zwar neuerdings. Das ist den meisten entgangen, obwohl es versucht wurde, auch zum Thema zu machen, aber es ist sehr schwierig, diese europäischen Fragestellungen zu thematisieren. Es ist einmalig und erstmalig bisher gelungen beim Thema Dienstleistungsrichtlinie. Es ist schon nicht mehr gelungen am Punkt der Verarbeitung der Prozesse der nationalen Ratifizierung der Dienstleistungsrichtlinie. Die läuft nämlich gerade und das kriegt gar keiner mit. An dieser Stelle haben die meisten mitgekriegt, dass es die Idee einer europäischen Verfassung gab. Da gab es auch in den Intellektuellen sehr unterschiedliche Haltungen. Habermas schwer dafür, andere schwer dagegen. Die meisten haben mitgekriegt, das ist dann irgendwie gescheitert, weil die Franzosen und die Niederländer also Referenden gemacht haben, wo sie abgestimmt haben. Dann hörte man eine Zeit lang nichts mehr und dann tauchte aber dieser Verfassungsvertrag plötzlich wieder auf in Form eben eines, eigentlich ganz klug, eines fast die gleiche Wirkung entfallenden Vertrages zur Änderung der bestehenden europäischen Verträge. Und tatsächlich, der Lissabon-Vertrag, in Klammern habe ich dazu geschrieben, Verfassungsvertrag, der Lissabon-Vertrag, der ändert den Artikel 2, jetzt Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union, dahingehend, dass dort plötzlich steht, die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und so weiter und von Preisstabilität eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt und so weiter und so fort. Das ist sozusagen eine Art neuer Ewigkeitsklausel, die zumindest ins Grundgesetz hineinzuschreiben, nach 45 nicht möglich war, nämlich eine Ewigkeitsklausel, der Versuch sozusagen, die Marktwirtschaft in den Stand eines ewig bestehenden Institutionen zu setzen. Das sind sozusagen die Träume jedes Neoliberalen. Ja? Den Markt Verfassungsrang zu geben und noch dazu en passant, das kann man leicht überlesen, darum habe ich es auch mit Fett geschrieben, der Wettbewerbsfähigkeit. Ja, also nicht nur irgendwie Marktwirtschaft zu haben, sondern die wettbewerbsfähige und möglichst wettbewerbsfähigste Marktwirtschaft zu haben. Diese Besorgnis, meines Erachtens berechtigte Besorgnis, über diese Art und Weise, in der sozusagen der Neoliberalismus oder wie Bourdieu es nannte, die neoliberale Konterrevolution uns begegnet, in der Regel ja nicht nur in Versuchen, den existierenden Staat, ob das der französische, der dänische oder der deutsche oder der schwedische ist, sozusagen von innen zu verändern, sondern vor allen Dingen wirksam durch die Versuche, ihn supra- oder multinational zu überformen. Das ist ja sozusagen die rechtlich viel wirksamere Ebene. Das passiert vor allen Dingen auf europäischer Ebene, das passiert aber auch im Rahmen der WTO beispielsweise, ja, in Gestalt völkerrechtlicher Verträge, die in weiten Teilen den parlamentarischen Zugriff, der parlamentarischen Debatte, würde ich nicht sagen, dass die Parlamentarier alle schlau sind, aber damit auch ein Stück sozusagen uns als Öffentlichkeit entzogen werden. Diese Versuche, die nationalen Ordnungen, auch Rechtsordnungen zu überformen, sind auf europäischer Ebene sehr weit gediehen. Das ist ein Beispiel dafür. Ein zweites Beispiel haben wir in den letzten Jahren erlebt. Einige von Ihnen werden es kennen oder mitverfolgt haben. Das waren die Urteile des Europäischen Gerichtshofes zu Stichworte, die mal in der Debatte waren Viking, Laval. Da ging es in beiden Fällen um Arbeitskämpfe. In dem einen Fall darum, dass eine finnische Fährgesellschaft ihre Schiffe nach Estland ausflaggen wollte mit der Begründung und mit dem Interesse, halt sozusagen für weniger Lohn zahlen zu müssen und weniger soziale Standards anhalten zu müssen und so weiter. führte zum Streik der Beschäftigten, hat das Unternehmen gegen geklagt. Das andere Beispiel war Laval, das war ein lettisches Bauunternehmen, das in Schweden tätig war, ich glaube, Kindergarten zu bauen, ich weiß nicht mehr genau, aber fand, dass es in Schweden eben seine Beschäftigten zu lettischen Lohnstandards bezahlen wollte. Das fanden die schwedischen Gewerkschaften nicht so witzig und haben also die Baustelle bestreikt mit der Forderung eben, dass die geltenden Tarifstandards eingehalten werden müssen. Auch da gab es eine Klage vor dem EuGH. In beiden Fällen hat der EuGH die Klagen sozusagen der Unternehmen zugestimmt, mit dem Hinweis darauf, in Kurzfassung, dass das Streikrecht letztlich den europäischen Grundfreiheiten, den vier Grundfreiheiten, die die europäischen Verträge regeln, unterzuordnen sei, beziehungsweise sehr spezifische Klauseln formuliert, unter denen das Streikrecht immerhin sozusagen eines der am blutigsten und heftigsten erkämpften Rechte abhängig Beschäftigter in den letzten zwei Jahrhunderten überhaupt Anwendung haben könnte, unter anderem nur dann, wenn auch sichergestellt ist, dass die Ziele erreichbar sind. Und ähnliche Klauseln finden sich in diesem Urteil des EuGH. Das heißt, wenn man das sozusagen aus der philosophischen Perspektive betrachten möchte, dass letztlich die zentrale gerichtliche Instanz in der Europäischen Union die wirtschaftliche Freiheit, die unternehmerische Freiheit, denn das sind im Kern diese vier Grundfreiheiten, das ist Kapitalverkehr, Warenverkehr, Dienstleistungsverkehr und Personen, also Niederlassungsfreiheit, das sind die unternehmerischen Grundfreiheiten, diese Freiheiten über die soziale Freiheit stellt. Obwohl die wirtschaftliche Freiheit eigentlich sozusagen eine Unterkategorie, also wenn man es historisch betrachtet, der sozialen Freiheit ist. Hier wird eine deutliche Hierarchie vorgenommen, die mit den Normen des Grundgesetzes beispielsweise völlig unvereinbar ist, wo in dem Artikel 9 die Koalitionsfreiheit als ein Grundrecht geregelt ist. Sprich, hier kommen aus Europa Signale in den letzten Jahren, die aufhorchen lassen, die nochmal deutlich machen, dass der Kampf, der politische Kampf um Emanzipation und Partizipation kein deutscher, kein französischer, kein spanischer, kein italienischer mehr ist, sondern wir begreifen diese europäische Ebene, wir suchen nach Handlungsmöglichkeiten oder wir werden behandelt. Und das passiert jetzt schon. Ich versuche jetzt mal ein paar Herausforderungen, emanzipatorische Herausforderungen zu kennzeichnen und beginne damit, dass ich glaube, dass man hinter bestimmte Erkenntnisse erstens nicht zurück kann. Dazu gehört unter anderem die Einsicht, dass die Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams sich auf ein dynamisches Verständnis der Verfassung als eines unabgeschlossenen Projektes stützt. Aus dieser Langzeitperspektive, so argumentiert Habermas, stellt sich der demokratische Rechtsstaat nicht als fertiges Gebilde dar, sondern als ein zufälliges, irritierbares, vor allem fehlbares und revisionsbedürftiges Unternehmen dar, das darauf angelegt ist, das System der Rechte unter wechselnden Umständen von Neuem zu realisieren, das heißt besser zu interpretieren, angemessener zu institutionalisieren und in seinem Gehalt radikaler auszuschöpfen. Das ist sozusagen der Gedanke einer Interpretations- und Entwicklungsoffenheit von Verfassung und Verfassungsrealität. Und ich glaube, dass man hinter dieser Erkenntnis, gerade wenn es um die Frage verteidigen, kritisieren, überwinden geht, also um Veränderungsprozesse geht, um soziale Bewegungen geht, die natürlich immer auch mit dem Mittel des zivilen Ungehorsams agieren, wie nicht nur in Stuttgart, kann man die Frage stellen, wer sozusagen den zivilen Ungehorsam begangen hat, in Stuttgart die Polizei oder die Bürger. Aber was im Wendland ansteht, was sozusagen Teil auch der Protestkultur in diesem Lande ist, das steht natürlich sozusagen auf der Grundlage einer solchen Interpretation der Verfassung, auch wenn es diese immer wieder verteidigen muss gegen Versuche der Übergriffigkeit und der Missachtung dieser Rechte. Ich meine, dahinter kommt eine linke Debatte nicht zurück und darf auch nicht zurückfallen, aber man kann über Habermas und andere hinausgehen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was dieses Hinausgehen sein kann. also um sozusagen das Denken anzuregen. John Holloway, einer jener Theoretiker, die insbesondere sehr eng verbändelt waren mit der zapatistischen Bewegung in Mexiko, hat das immer so ausgedrückt. Die Hoffnung nicht auf die nächste Wahl oder auf die Stürme, auf die Stürmung des Winterpalais, also Russland 1917, richten, also nicht sozusagen auf die Revolution warten, in welcher Form auch immer, sondern auf die Überwindung unserer Isolation und das Zusammenkommen mit anderen Projekten, die in dieselbe Richtung drängen. Das bedeutet nicht nur Leben trotz Kapitalismus, sondern Leben im, gegen und über den Kapitalismus hinaus. Hinter dem Nein unserer Verweigerung des neoliberalen Kapitalismus stehen viele Ja's. Die Kraft hinter diesen Ja's ist ein Drang in Richtung Selbstbestimmung. Und, würde ich dazu fügen, eben ein Drang, der sich nicht vertagen lässt auf eine wie auch immer geartete bessere Gesellschaftsordnung, der eine Antwort im Hier und Jetzt sucht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder euch geht. Mir geht es so, dass ich mir relativ bewusst bin, dass das mit dem Himmelreich relativ ist, da will ich niemandem den Glauben absprechen, aber meine Lebenswirklichkeit findet hier statt. Die findet aktuell statt unter Bedingungen der modularisierten, bachelorisierten, ökonomisierten Hochschulen. Das stört mein Befinden. Das gefällt mir nicht. Ich möchte das ändern. Ich habe noch keine Ahnung, nicht mal die Ahnung, wie eine gute, demokratische, soziale Hochschule aussehen könnte. Ich weiß, dass das, was im Moment passiert, mir stinkt. Ich weiß noch nicht, wie ich da rauskomme. Ich suche nach Wegen, es zu verändern, es zu artikulieren. Ich finde, dass wir in Ludwigshafen als Kollegium mit dem Mut gegen eine Mehrheit von immerhin drei anderen Fachbereichen, die reine BWL-Fachbereiche sind, also wir sind Sozial- und Gesundheitswesen, entschlossen haben, Anfang dieses Jahres, wir werden weiterhin das CHE-Ranking, also das Bertelsmann-Ranking der schönsten, leistungsfähigsten und so weiter Hochschulen boykottieren. Wir werden uns dem nicht beteiligen. Natürlich können Sie sich denken, es gibt innerhalb der Hochschule auch gerade gegenüber dem Präsidenten und anderen sehr starke Widerstände und es gibt auch Kopfschütteln. Ja, für einen Betriebswirt ist das völlig verrückt, dass man sich daran nicht beteiligen will, weil schließlich geht es doch hier um Geld. Ich bin froh, dass wir es nicht tun. Das ist ein erster Schritt, der klärt noch ganz vieles nicht. Hatte im ersten Schritt nur zur Folge, dass wir als Hochschule im Ranking gar nicht mehr auftauchten. Ja, uns gab es dann sozusagen nicht mehr. Was macht man damit jetzt? Wie geht man damit um? Wie vermittelt man das Studierenden? Natürlich auch Fragen stellen, wie gehen wir nach außen damit um? Aber das ist ein Stück weit von dem, wo ich sage, naja, lasst uns doch sozusagen im Kapitalismus das tun, was wir versuchen wollen zu tun. Statt darauf zu warten, dass wir irgendwann das Signal kriegen, aber jetzt geht es. Was sind analytische Zugänge zu einer solchen Perspektive, wie ich sie jetzt hier angedacht habe? Der erste Zugang, auch ein Strang, den ich wieder aufgreife, die abendrotsche Perspektive. Du hast sie genannt als eine verbreitete, sie ist in einem Teil sozusagen der deutschen Linken verbreitet, in den Wissenschaften selber völlig marginalisiert. Aus meiner Perspektive aber eine Sichtweise, die mich etwas verstehen lässt. Nämlich ein Herangehen an die Verfassung, das sagt, diese sozialstaatlich-demokratische Verfassung, die wir haben, ist letztlich ein Auftrag der sozusagen prozesshaften, prozessualen Erweiterung von der damals beschlossenen formalen Demokratie, ja, ihr dürft alle wählen, ja, es gibt ein Parlament und so weiter und alle Menschen sind gleich und die Würde des Menschen ist zu beachten, also diese formalen Regelsätze, die sich insbesondere auf staatliche Organisationen beziehen sollten, auch da schon nur ungenügend eingelöst sind, eine Erweiterung von der zur sozialen Demokratie der Gesellschaft als Ganzer. Was immer das heißt, auch das ist sozusagen mit Leben auszufüllen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist für mich eine Sichtweise, die sagt, Gesellschaft und Staat, Ökonomie und Staat sind keine völlig getrennten Sphären. Die eben schon zitierten Sozialarbeiter haben es da manchmal leichter als die eben schon zitierten Juristen oder gar Polizeibeamten. Die werden, erlebe ich im Studium, selbstständig gezwungen, auf den verschiedenen Ebenen zu denken. Ja? sich das Recht anzueignen, sich politische Dimensionen anzueignen, sich ästhetische Dimensionen, kulturelle Dimensionen anzueignen und so weiter. Also sozusagen als disziplinäre Grenzgänger zu agieren und nicht, wie das häufig ist, in ihrer starren Disziplin zu verharren, über den Tellerrand zu gucken. Dass der Zusammenhang in dieser Gesellschaft existiert, bedeutet, dass man auch diese verschiedenen Sphären nicht als unabhängig betrachten kann. Dieses Gesetz sozusagen als ein systemisch gesprochener Bereich, der sozusagen autopoetisch funktioniert und sich schon selbst regulieren wird, sondern vielmehr drittens diese Erweiterung, so wie sie Abendroth quasi rechtstheoretisch gedacht hat oder rechtsphilosophisch gedacht hat, eine Erweiterung ist, die sich vor allem auch durch die Verfassungsgerichte, natürlich, das war das Beispiel von vorhin, ne, informationelle Selbstbestimmung, aber vor allem durch die Bürgerinnen selbst geschehen muss. Das Bundesverfassungsgericht hätte niemals, behaupte ich jetzt mal so, Kerst, dieses Urteil zur Volkszählung damals gefällt, diesen Begriff der informationellen Selbstbestimmung geschaffen, wenn es nicht Hunderttausende von Menschen gegeben hätte, die damals gesagt hätten, wir machen das nicht mit. Ja, die öffentlich sozusagen ihre komischen Fragebögen an die Wäscheleine in die Fußgängerzone gehängt hätten oder die Datensammler auf der Tür weggeschickt hätten. Das war ja sozusagen eine Form von Massenbewegung, die diese Notdurft sozusagen überhaupt erst geschaffen hat, dass sie sich verhalten mussten dazu. Ohne Widerstand kein Wandel. Und das scheint mir, hatte ich vorhin das Gefühl, einer der Widersprüche zu sein, die wir beide miteinander hätten, Albert, dass ich glaube, ich habe ein anderes Staatsverständnis. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ein Verständnis von Staat als nicht sozusagen monolithisch abgeschlossene Struktur, sondern ich folge eigentlich dem, was ein Verständnis von Staat, das quasi gespeist ist von den Ideen und Arbeiten von Nikos Polanzas, der den Staat definiert hat als eben eine institutionelle Verdichtung von Kräfteverhältnissen, die auf unterschiedlichen Ebenen in den Institutionen von der sozialen Arbeit über die Gerichtsbarkeiten, die Parlamente bis hin zu den Rundfunkanstalten, den Mitbestimmungsstrukturen oder auch Nichtstrukturen bestimmte Formen von geronnenen Klassenkompromissen abbildet. Aber wandelbar ist. Und nichts ist, also die konservative Deutung, wenn Sie sozusagen neoliberale Staatstheorien oder ökonomische Theorien lesen, finden Sie immer ein Bild vom Staat, also so ein Wunschbild als der institutionelle Schiedsrichter, nennen die das dann. Ja? Das ist die Idee, da möge der Staat so auf dem Berge sitzend den Kampf der Tiger im Tal betrachten und am Ende sagen, wer gewonnen hat oder wer recht hat und nicht. Also ein bisschen paternalistisches Bild vom weisen Vater. Ich halte das für nicht geeignet, diese Realitäten, die wir erleben, zu erklären und auch nicht die Tatsache, dass, so wie Bobbio das in dem Zitat vorhin gesagt hat, natürlich, warum sollte denn eine Klassenherrschaft, die sich in der Tat über Eigentum definiert hat, also auch die politische Macht über Eigentum definiert war, warum sollten die auch nur einen Fitzel davon losgelassen haben, irgendwann, wenn sie nicht dazu gezwungen wurden? Dass es dann sozusagen um Einbindung und Integration ging, ist klar. Ja, also es geht immer auch um Befriedung, darum geht es immer, in jedem Betrieb. Ja, Integration der Beschäftigten und Intensivierung der Arbeitsprozesse, aber das muss man ja erstmal hinkriegen. Und wenn man dabei Kompromisse machen muss, dann öffnet das möglicherweise auch Tore und Toren für weiteren Widerstand. Das würde ich dann mit Marx eben Dialektik der Demokratie nennen. Ich neige mich dem Ende zu. Ich möchte abschließend exemplarische Handlungsfelder benennen. Die sind geschmäcklerisch, also da ist ganz viel nicht drin. Das bitte ich mir nicht zum Vorwurf zu machen, sondern das ist mein spezieller Blick, das lässt sich erweitern. Ich glaube, es wird deutlich, was ich damit sagen will. Die Frage der Demokratie. Wie reden wir eigentlich über Demokratie heute oder wie wird über Demokratie geredet? Wenn es möglich wäre, wieder an einen Punkt zu kommen, zumindest diskursiv, das ist ja noch nicht reale Macht, zumindest diskursiv mal wieder darüber zu reden, dass es möglich ist und sinnvoll ist, den Prozess der Demokratisierung der gesellschaftlichen Institutionen weiter voranzutreiben, statt ihn immer weiter zu beschränken. Das tun wir nämlich real, das erleben wir, das erdulden wir alle. Als Bürger in den Gemeinden erdulden wir zahlreiche Beschränkungen von Öffentlichkeit, von Transparenz, in den Hochschulen zunehmend mehr. Der Mainstream geht im Moment den Weg zu sagen, man muss die Demokratie vor sich selbst schützen. Insbesondere, wenn man Wettbewerbsfähigkeit haben will. Da muss man sozusagen der Politik Fesseln anlegen, damit der Markt sich entfalten kann. Und das tun sie. Das war das erste Mal mit Maastricht, die Schuldenbremse, 3% Verschuldung. Kein Ökonom der Welt kann Ihnen erklären, welche Funktion diese 3% haben. Darum ging es nicht, sondern es ging darum, durchzuexzessieren, läuft das? Also ist das durchsetzbar? Und es war durchsetzbar. Jetzt haben wir diese 3% Verschuldungskriterien, die letztlich nur dazu dienen, den Staaten an der Stelle Fesseln anzulegen, ihnen sozusagen wirtschaftspolitisches Handeln in einem ganz bestimmten Sektor, nämlich dem sogenannten Deficit Spending, also Ausgabenpolitik in der Krise, klassisches keynesianisches Instrument, zu erschweren oder zu unterbinden. Die Schuldenbremse, die der Deutsche Bundestag im letzten Jahr beschlossen hat, ist nichts anderes. Ja? Eine Form sozusagen der Selbstermächtigung der Politik, die Gestaltungsräume aus der Hand gibt, aber nicht mehr darüber spricht, wo sozusagen Demokratisierungsdefizite bestehen. Ein zweiter Punkt, du hast vorhin gesagt, Bankenverstaatlichung. Ich kann aus dem Artikel 14 des Grundgesetzes nicht rauslesen, dass die Banken davon ausgenommen sind. Ich muss gestehen, mir wäre es, das soll jetzt kein Affront sein, aber mir wäre es fast lieber, wir würden uns hier heute treffen, um darüber zu diskutieren, was können wir denn tun, um diese Forderung nach Verstaatlichung der Banken, die in diesem Land nach meiner Kenntnis fast einzig und allein im wissenschaftlichen Raum von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, der Memorandumgruppe, in ihrem 2009er Gutachten sozusagen zum Höhepunkt der Krise aufgeworfen wurde, ja, das Finanzsystem als öffentliches Gut zu definieren, weil jeder von uns funktioniert ja sozusagen über, wir wollen ja keinen Naturaltausch mehr haben, glaube ich. Das waren diejenigen, die gesagt haben, wir müssen über die Verstaatlichung des Bankensystems reden. Weil das gefährdet sozusagen uns alle. Die Diskussion zu führen mit Blick auf Artikel 14 fände ich höchst sinnvoll. Ein dritter Punkt, auch um Demokratie. Viele, ich weiß nicht, ob es mehr Jüngere als Ältere sind, das kann ich nicht einschätzen, aber viele haben sich meines Erachtens daran gewöhnt, dass Demokratie so eine Art, also sich erschöpft im Abstimmungsakt. Also es wird quasi auch genährt durch eine mediale Öffentlichkeit, die dann bei Deutschland sucht den Superstar oder anderen quasi Partizipation vorgaukelt und Abstimmung und sozusagen, man kann quasi per Handy voten für irgendwas und das ist Demokratie. So jeder von Ihnen, der hier sitzt, weiß, das ist Quatsch, weil die meisten sitzen unter anderem, weil sie sich in einem permanenten Prozess der Willensbildung befinden. Und Demokratie ohne Willensbildung, ohne Räume für Verständigung funktioniert nicht. Ja, Demokratie ist eben nicht nur der Akt der Entscheidung, sondern im ganz Wesentlichen der diesem Akt vorangehende Raum der Entscheidungsfindung, der Willensbildung. Da spielt der Artikel 21 im Grundgesetz eine Rolle, der verweist auf die Beteiligung der Parteien. Darüber kann man natürlich profund streiten. Tun Sie das denn wirklich? Ne? Also vorhin war der Satz, wen soll man, was hat man denn noch zu wählen? Da ist ja was dran. Also da gibt es ja, also, es war ja schon schlimmer vor ein paar Jahren, da war es ja sozusagen die große Koalition pur. Es gibt wesentlich einige Punkte, wo es inzwischen etwas aufgebrochener ist. Aber natürlich kann man die Diskussion an der Stelle führen, reicht das Grundgesetz da? Wer ist sozusagen noch an der Willensbildung beteiligt? Und ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, die Demokratie nicht individualistisch zu begreifen. Nicht nur als Veranstaltung, die natürlich also, sich daran misst, dass der Einzelne Freiheiten hat, aber die auch daran gemessen werden muss, wie die kollektiven Verhältnisse sind, wie die Verhältnisse Armut, Reichtum, Arbeit, Bildungsverhältnisse sich entwickeln und entwickelt sind. Und das verweist unter anderem auf den Artikel 3, aber auch 33, also das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes. Und das bedeutet für mich heute, dass die Verfassung, um Wolf-Dieter Nahr mit diesem Begriff zu zitieren, ein Berliner Politikwissenschaftler, der in seiner Auseinandersetzung, die ist schon ein paar Jahre alt, mit dem Prozess der Globalisierung vor der Dominanz der unverfassten Mächte sehr stark gewarnt hat. Diese unverfassten Mächte sind natürlich im Kern diejenigen, die den Prozess der Globalisierung treiben und immer schon getrieben haben, die transnationalen Konzerne, sind die Unternehmen, die großen Sammelstellen des Privateigentums, die Banken. Diese unverfassten Mächte, da kann Verfassung sozusagen Schutzbarrieren aufbauen. Kann. Es ist eine Möglichkeit, Verfassung zu denken, und ein Stück weit ist es ja auch noch so. Also bei aller Kritik, die man sozusagen zu Recht äußern muss und kann, wenn sie könnte, wie sie wollte, sähe diese Welt noch anders aus. Und ein letzter Punkt ist mir wichtig, also Verfassung als Schutz vor unverfassten Mächten zu denken, was immer etwas mit Ungleichheit zu tun hat, die gibt es in der Gesellschaft. Denn so war das Anfangszitat von Rousseau ja auch ist, so war es das andere Zitat, das sagt, die Gesellschaft geht uns ja immer schon voraus. Ne? Also wir sind ja schon in eine Gesellschaft hineingeboren mit Machtstrukturen, mit Ungleichheitsstrukturen, mit einem Staat, den es sozusagen möglichst demokratisch zu gestalten gilt. Ich glaube, dieser Demokratisierungsauftrag ist ein ewiger. Es gibt keinen Zustand sozusagen der abgeschlossenen Demokratie. Auch wenn das in manchen Diskussionen so erscheint, als wenn jetzt die USA, Deutschland, sind die demokratischen Gesellschaften, Demokratie sieht so und so aus. Ich bin nicht der Meinung, das ist ein unabgeschlossener Prozess, den wir auch führen müssen, weil für mich ist aus dem Zusammenbruch dieses einen Experimentes 1989-90 eine Lehre evident. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das klar. Der Sozialismus, wenn es ihn denn gibt, ist demokratisch oder er ist nicht. Und abschließend, da ich mit Rousseau angefangen habe, möchte ich mit einem meiner Lieblingszitate von Rousseau, der sagt, über den Gesellschaftsvertrag, wollt ihr dem Staat Bestand verleihen, fragt er, dann nähert die äußersten Rangstufen einander so weit wie möglich, duldet weder übermäßig Reiche noch Bettler. Diese beiden, ihrem Wesen nach nicht voneinander zu trennenden Stände, sind für das Gemeinwohl gleichermaßen verhängnisvoll. Aus dem einen gehen die Förderer der Tyrannei und aus dem anderen die Tyrannen hervor. Sie verschaffen untereinander die öffentliche Freiheit. Nun muss man das sozusagen mit dem Staat etwas anders lesen, als wir es heute verstehen würden, sondern man muss das übersetzen mit, wenn ihr sozusagen die Bedingungen weitestgehender Gleichheit der Menschen verwirklichen wollt, das war ja sozusagen sein Anliegen, dann müsst ihr das dafür tun. Damit bin ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.